Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Stadt schließt Flüchtlingsunterkunft, lange Nacht der Kirchen und HSG vor letztem Heimspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Die Stadt Nienburg gibt die Sammelunterkunft im Offizierscasino der Langdammer Clausewitz-Kaserne auf. Dieser Prozess erfolge in enger Abstimmung mit dem Landkreis, so Christine Kreide, Leiterin des Fachbereichs Bildung, Soziales und Sport der Stadtverwaltung. Bis zum 15. Juni können alle in der Unterkunft lebenden Menschen in dezentralem Wohnraum untergebracht werden. Im Juli soll die Unterkunft dann an die Bundeswehr zurückgegeben werden. Heute Abend findet in Stolzenau die dritte lange Nacht der Kirchen statt. An insgesamt 4 Orten wird von 18 Uhr bis in die späten Abendstunden ein abwechslungsreiches ökonomisches Programm geboten. Neben Lobpreisliedern in der katholischen St. Georgskirche wartet unter anderem ein Konzert in der evangelischen St. Jakobikirche auf die Besucher. Superintendentin Dr. Ingrid Goldhahn-Müller freut sich auf diesen Abend. Also in jedem Fall. Wir haben mit den ersten beiden langen Nächte wunderbare Erfahrungen gemacht. Also viele Leute lassen sich gerne einladen und kommen. Und gerade für unseren ländlichen Bereich ist das etwas ganz Besonderes. Sonst kennt man die lange Nacht der Kirchen eher aus dem städtischen Bereich. Aber hier klappt das auch gut. In der Stadt Nienburg leben wieder mehr Kinder. Fehlende Krippen- und Kita-Plätze bereiten Politik und Verwaltung allerdings große Sorge. Bei der Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze sollen nun mobile Einrichtungen als Übergangslösung dienen. Diese können aller Voraussicht nach erst im Oktober umgesetzt werden, so Ingrid Dreier, Leiterin des Sachgebietes Kinder, Jugend und Schule des CJD Nienburg. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg absolviert heute Abend das letzte Spiel der Saison. Der noch amtierende Oberligameister empfängt den Lehrter SV. Der steht, berücksichtigt man die Punktstrafe aus dem Vorjahr, 2 Punkte vor den Nienburgern. Mit einem Sieg schöne Schwarz-Rot um Trainer Dirk Pauling zum Saisonende auf Platz 8. Die Platzierung sei aber nicht relevant, so der Coach. Ziel ist nicht der Tabellenstand. Ziel ist, dieses Spiel zu gewinnen und fantastischen Publikum in Nienburg einfach ein gutes Handballspiel zu zeigen. Und mit Leidenschaft und Engagement dieses Spiel zu betreiben. Und da gucken wir nicht auf den Tabellenstand. Beginn der Begegnung ist heute um 19.30 Uhr in der Nienburger Merbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.